Was gibt's Neues zu berichten von mir? Am Donnerstag hatte ich wieder einen Termin in der MHH. Ich musste alle 14 Tage dahin. Und dann hat man festgestellt, dass alles im grünen Bereich ist. Das heißt also noch besser als beim vorletzten Mal. Ich kann ganz froh und getrost in die Zukunft schauen. In 14 Tagen ist wieder ein Termin und dann macht man nochmal einen ganzen Check-up und dann wahrscheinlich jetzt jedes halbe Jahr. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich hab euch heute so einen kleinen Holzpin mitgebracht. Es könnte ein Taktstock sein, dass ich dirigiere. Es könnte aber auch, wenn die Erika nicht pariert, hinten drauf rein. Ja? Aber ihr seid ja alle so liebe Leute. Aber das ist was ganz anderes. Was kann das sein? Ich hab's im Garten gefunden. Und zwar am 1. Januar. Das heißt, morgen vor einem Monat. Das ist ein Stück von einer Rakete, die wurde irgendwann abgeschossen in der Silvesternacht, ist durch die Luft geflogen und auf meinem Grundstück gelandet. Und das habe ich gefunden und habe mir gedacht, kannst du eigentlich wegschmeißen. Ja, kann man auch noch verbrennen. Ansonsten hat man doch keine Verwertung dafür. Ich werde ihn auch wohl heute oder morgen wegwerfen. Es gibt Menschen, die haben dafür Verwertung. Wenn die viele von solchen Pinnern finden, großes Grundstück haben oder so, und sie haben einen grünen Daumen, dann packen sie die entweder zu Hause in die Wohnung, in Blumentöpfe und binden da irgendwelche Pflanzen dran. Bei mir gehen ja die ganzen Blumen ein, deshalb habe ich auch keine. Also die grüne Farbe, die habe ich nur im Garten und nicht in der Wohnung. Oder man nimmt diesen Holzstecken und packt ihn in den Garten rein und kann denn da irgendwelche Pflanzen, die man hat, oder Blumen dran festbinden. Und wenn nicht, dann wird der Holzstecken weggeschmissen, er verrottet, wird zum Müll, wird einfach nicht mehr gebraucht. So sieht das aus mit Dingen, die mal ganz, ganz wichtig waren. Man kann ja nicht einfach eine Rakete in der Hand halten und anstecken. Sondern wenn man nicht den Pin hat und den irgendwo in eine Flasche steckt oder in die Erde, dann kann was ganz Schlimmes passieren, wenn die Rakete dann explodiert. Müll nicht mehr zu gebrauchen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen, dazu gehöre ich auch, sich so ähnlich fühlen. Angeknackst, es klappt nichts mehr, nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe das ja mal erzählt, das Schlimmste war, als ich dann den Rentenbescheid kriegte oder als ich die Rente einreichen musste, nicht mehr zu gebrauchen. Das ist zwar schön, wenn man dann zu Hause sitzt, nichts mehr zu tun braucht, aber über kurz oder lang wird man merken, seitdem man Rentner ist, hat man so viel zu tun, man kommt der Zeit gar nicht hinterher. Im Altenheim, hier in Haus Rama, da macht das vielleicht anders sein. Wenn man zu Hause wegkommt, aus den eigenen vier Wänden weg, dann hat man mehr Zeit. Aber solange man noch zu Hause wohnt, da ist die Zeit knapp. Vor allen Dingen dann, wenn man Rentner wird. Eine andere Variante, die ich kürzlich erlebt habe, die mich sehr beleidigt hat, war die Tatsache, dass jemand am Telefon zu mir sagte, den Husten hat dir Gott geschickt. Den Husten hat dir Gott geschickt. Und wer sagte sowas? Ihr werdet schmunzeln, wie ich auch. Das war eine Frau, die von mir als Mann was wollte. Passiert ja schon mal. Und dann geschah ein sehr, ja, der schmunzelt da hinten so nett. Und dann geschah ein sehr komisches und sehr peinliches Liebeswerben, wo ich überhaupt kein Interesse hatte. Überhaupt kein Interesse. Immer wieder versuchte es die Frau, immer wieder musste sie abblitzen. Als sie dann hörte, dass sie einen starken Husten hatte, da meinte sie, diesen Husten hat ihr Gott geschickt. weil du mich immer ablehnst. Ich wäre doch für dich die richtige Lebenspartnerin. In der Zwischenzeit ist diese Frau, 50 Jahre alt, so um den Dreh rum, in die Geschlossene eingewiesen worden. Und seit dieser Zeit kann ich wieder in Ruhe husten. Macht mir nichts mehr aus. Ja, es gibt Dinge im Leben. Und da dachte ich zuerst, Mensch, was ist denn los mit dir? Bist du auch schon abserviert, dass jemand so etwas sagt? Angeknackst? Nur mit dem Husten gibt es auch viel schlimmere Dinge in meinem Leben. Wenn ich mich so in der Welt umsehe, und zu dieser Welt gehört auch dieses Haus, gehört ihr auch, und ich schaue in die Gesichter, schaue mir die Menschen an, dann habe ich auch so den Eindruck, dass wir irgendwo so ein Stück angekratzt sind. Dass wir vielleicht den Eindruck haben, wir sind so nichts mehr zu gebrauchen. Und wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann kommen diese Gedanken automatisch. Ihr lebt jetzt im Altenheim. Und wenn ihr so über euer Leben nachdenkt, ihr alle, ja, ihr alle, wir beide noch nicht, ihr alle habt den Krieg mitgemacht. Keine Ausnahme. Und habt schlimme Zeiten erlebt, von denen ich keine einzige Stunde erlebt habe. Wie ich auf die Welt kam, 48, da war schon die Nachkriegszeit, da fielen keine Bomben mehr, da sah es schon anders aus in dieser Welt. Aber dennoch, wenn man älter wird, wenn man ein Rolli benutzen muss oder im Rollstuhl sitzt, dann fühlt man sich schon angekratzt, angeknackt. Ihr alle, bis auf unsere Erika, habt ja von Beginn an nicht so einen Körper gehabt. Aber Erika, du bist ja von, ist das richtig, von Geburt an sitzt du im Rollstuhl? Nee, der konnte vorher noch laufen. Sie konnte vorher noch laufen. Sie konnte vorher noch laufen, aber es war immer schon so, nicht so wie die anderen, wo es erst im Laufe des Lebens kam. Aber wenn man das so sagen kann, du bist die Gebeutelste, du hast es körperlich gesehen wohl am schwersten gehabt von uns allen. Und dennoch, auch in solchen Situationen kann man sich gegenseitig stützen. Und was meint ihr, wie ich mich freue immer, wenn ich euch sehe, wenn ich Erika sehe und die anderen, du kannst dich ja nicht mehr so äußern, dass man das so hören kann, aber die anderen, die strahlenden Gesichter. Und irgendwann sieht man sie nicht mehr und dann sind andere da. Ihr merkt gar nicht, was ihr mir gebt. Ich bringe was mit und nehme was mit. Das ist mir so wichtig. Vor 40 Jahren habe ich gedacht, Mensch, kannst du nicht mehr bei alten Predigen, die verstehen ja sowieso nichts. Von wegen, verstehen mehr als junge Leute. Auch wenn wir uns angeknackst fühlen, wir können den anderen noch stützen, auch wenn er 20 Jahre oder 30 Jahre jünger ist. Das merke ich. Anderen Menschen eine Stütze geben. Den Stecken nicht einfach wegschmeißen, sondern ihn noch benutzen, damit eine Pflanze wieder gerade wachsen kann. Das habe ich besonders im letzten Jahr erleben dürfen. Da, wo ich dachte, ich bin mit meiner schweren Krebskrankheit am Ende und ich wusste nicht, wie es weiterging, da habe ich erlebt, wie ich durch meine Schwachheit sogar noch anderen Menschen eine Stütze sein konnte. Hätte ich nie gedacht, dass es mir irgendwann mal gesagt hat, du hast das gar nicht gemerkt. Aber als ich dann wegging aus dem Krankenzimmer, da war ich richtig froh. So viel Kraft hast du mir gegeben und was konnte ich denn groß machen? Wenn man selber die Erfahrungen macht, dass man schwach ist, kann man den anderen Schwachen auch viel besser verstehen und ihm beiseite stehen. Wie oft sagte mir jemand, das tut mir gut, du verstehst mich. Und ich muss sagen, seitdem ich weiß, dass ich Krebs habe, kann ich die Menschen, die auch Krebs haben, viel, viel besser verstehen. Ich bin einer von denen. Und wenn du das geschafft hast, dann will ich das auch schaffen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die einem auch im Rollstuhl, auch wenn sie nichts sagen können, einem Kraft geben. Mut geben. Wir finden auf jeder Seite der Bibel Menschen, die Mut machen. Deshalb ist die Bibel auch ein Mutmachbuch. Ein Mutmachbuch für Junge und Alte. Und nicht nur für die, die vor 2 oder 3.000 Jahren gelebt haben, sondern auch für uns heute. Für Junge und für Alte. Für alle Menschen. Einer der Menschen, der im Alten Testament den traurigen und trauernden Menschen viel Mut gemacht hat, war der Prophet Jesaja. Die Situation damals, 550 vor Christi, die sah nicht unbedingt rosig aus. Rund 600 Kilometer von der geliebten Heimat, also von Jerusalem, da saßen die Juden in der babylonischen Gefangenschaft, in einem fremden, in einem gottlosen Kulturkreis. Sie sehnten sich so nach dem Tempel, nach den Heiligtümern, nach den heiligen Städten. Aber in dieser hoffnungslosen Situation, in dieser verfahrenen Lage, da wird ein Retter angekündigt. Der Prophet Jesaja ist der Auserwählte, der den heimatlosen und rechtlosen Juden wieder etwas erzählen kann, dass sie zurückkehren in ihr eigenes Land. Ihnen kündigt Jesaja an, dass Gott einen schicken wird, der wieder eine neue Hoffnung schenkt. Und darüber spricht Jesaja in Kapitel 42, die Verse 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht. Ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Jetzt kommt's. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren. Zwei Bilder, die diese Prophetie wie ein roter Faden begleiten und durchkreuzen. Das geknickte Rohr und den glimmenden Docht. Man kann hier nichts mehr dran erkennen und trotzdem wird es dann wohl nicht weggeschmissen werden. Vom früheren Leben, von dem einst aufrechten Halm und dem glühenden Feuer ist kaum mehr was zu merken. Alles scheint zu Ende zu gehen. Die Hoffnung, dass man den glimmenden Docht wieder zu einem Feuer entfachen kann, ist gering. Und noch viel unwahrscheinlicher ist es, dass eine einmal abgeknickte Pflanze wieder wächst und womöglich vielleicht sogar noch blüht und neue Triebe bekommt. Aber möglich ist es. Es hängt davon ab, was nun geschieht. Kommt man achtlos daher und sagt, das taugt ja doch nichts mehr, können wir wegschmeißen. Den Halm können wir ruhig komplett abknicken und den Docht verlöschen. Dann ist keine Hoffnung mehr da. Kommt aber einer und sagt, das wollen wir erst mal sehen. Wir richten den Halm auf, binden ihn an und dann kann er wieder Kraft bekommen und weiter wachsen. Und aus dem glimmenden Docht, da kann man mit Geschick, Geduld neues Feuer entfachen. Das Bild, das Jesaja braucht, wurde später auf Jesus übertragen. Jesus ist hier mit gemeint. Jesus ist zu den Kranken und zu den Schwachen gegangen. Er gab keinen auf. Er ließ keinen mit dem Gefühl zurück, völlig nutzlos zu sein. Er machte Mut, nicht nur auf das zu sehen, was nicht mehr geht, sondern auf das, was noch möglich ist. In der Bibel finden wir viele Geschichten, die das deutlich zeigen. So sagte Jesus einmal zu dem Zacharias, zu dem Zöllner, den keiner mochte, bei dir will ich heute einkehren und zum Abendessen bei dir bleiben. Ich möchte dein Gast sein und möchte mit dir über dein Leben reden. Und genau du sollst spüren, dass es auch für dich Menschen gibt, denen du wichtig bist und für die du wichtig werden kannst. Und was sagte er zu dem gelähmten Mann, der sich nichts mehr zutraute? Probier's doch mal. Jetzt sage ich dir, stelle dich hin, stelle dich auf deine Füße und mach ein paar Schritte. Es wird gehen, du wirst gehen. Und dann zu dem römischen Hauptmann, der gar nicht so an Jesus glaubte, sondern irgendwelche fremden Götter hatte. Da sagt Jesus, doch, auch zu dir komme ich im Namen Gottes, der die Kraft hat, deinen kranken Knecht wieder zu heilen. Sprich nur ein Wort, ein einziges Wort, da wird der Knecht gesund. So richtete Jesus Menschen wieder auf. Im wörtlichen Sinne hilft er Kranken und Schwachen, also schwer angeknackten, damit sie wieder auf ihre Beine kommen. Darüber hinaus hilft er Menschen, die sich schuldig fühlen, dass sie sich wieder trauen, aufrecht zu gehen und anderen ins Gesicht zu sehen. Wie war das noch mit dem Sünder, der im Tempel ganz hinten steht? Vorne ein Pharisäer, der sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser schräge Kerl da hinten. Und zu dem sagt Jesus denn, gehe hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Du kannst gerecht wieder den Tempel verlassen. Dir vergebe ich meine Schuld. Aber dem Pharisäer, der da so vorne protzig betet, der nimmt die Schuld wieder mit nach Hause. Der ändert sich nicht. Der wollte nur prahlen und protzen. Wo Menschen vor lauter Traurigkeit den Kopf hängen lassen, da sagt der Jesus nicht einfach, na, Kopf hoch, sondern da gibt Jesus Kraft und somit neue Perspektiven. Wie heißt es in der Bibel? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Damit sagt Jesus, ich will euch helfen, mit eurem Leben zurechtzukommen, im Alltag mit all seinen großen und kleinen Herausforderungen. Und die gibt es auch im Blick auf den Glauben. Auch da gab und gibt es Zeiten, in denen wir geknickt sind, in denen wir traurig sind und unsere Zweifel haben, ob es denn wirklich Gott gibt und ob er uns sieht und ob er uns liebt. Denn das Wichtigste ist, dass das, was Jesus damals gesagt hat, nicht nur den Leuten damals galt, sondern uns auch heute. Und wenn es nicht so wäre, würde ich nicht hier stehen und würdet ihr nicht hier sitzen. Jesus sagt nicht, wenn du Zweifel hast, dann hast du Pech gehabt. Er sagt auch nicht, du musst dich mehr anstrengen, das wird schon was. Jesus sagt, ich helfe dir. Und wie ich das letzte Mal oder vorletzte Mal darüber gepredigt habe, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und er sagt, ich weiß doch auch, wie das ist, wenn man von Gott verlassen wird oder sich so fühlt. Ich weiß, wie das ist, wenn man stirbt mit 33 Jahren. Ich war mehr als geknickt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich lebe, sagt Jesus. Ich bin nicht mehr geknickt. Ich habe den Tod besiegt. Nicht für mich, sondern für euch. Für euch, damit ihr nicht mehr verzagen müsst, wenn die Macht des Todes anfängt, in eurem Leben spürbar zu werden. Und das wissen wir alle, sie ist nun mal im Altenheim mächtiger als vielleicht im Kindergarten, obwohl da auch schlimme Dinge passieren können. Damit nach jeder Nacht wieder ein neuer Morgen kommt, bin ich da für euch. Ich möchte, dass immer wieder neu das Licht aufgeht, damit ihr wisst, sagt Jesus, dass ich da bin, dass ihr leben könnt unter dem Segen Gottes, mit seinem Beistand in seiner Hand. Ich denke an einen jungen Mann, der sich seinen Traum von einem schweren Motorrad erfüllte. Er sauste durch die Gegend und genoss die Geschwindigkeit, fühlte den Rausch der Freiheit, den Wind und die Weite. Und ich muss euch sagen, das ist ein herrliches Gefühl, wenn man am Motorrad sitzt, aber ein sehr, sehr gefährliches. Vorne auf dem Schutzblech seiner Maschine hat er einen Aufkleber angebracht, der seine Lebenseinstellung zusammenfasste. Da stand drauf, mich wirft keiner um. Eines Tages stand in der Zeitung der Bericht von einem Verkehrsunfall. Die Nachricht war überschrieben mit der Zeile, tödlicher Irrtum. Das Motorrad konnte man auf einem Bild verbeult am Straßenrand sehen. Der junge Mann war tot. Mich wirft keiner um. Welch ein Irrtum. Ich denke, keiner von uns ist so dumm und schreibt das über sein Leben. Mich wirft keiner um. Wir schaffen das schon. Wir werden das Leben meistern. Ein tödlicher Irrtum. Ihr wisst das. Wir können unser Leben nicht selbst sichern. Wir können das Leben, besonders in dem Alter, nicht in eigene Hände, in eigene Regie nehmen. Das ist wie ein Griff nach dem Strohhalm. Wir sind doch nur ein winziger, zerbrechlicher Strohhalm. Aber Gott greift in seiner großen Liebe nach uns. Jesus Christus ist der Griff Gottes nach uns Menschen, auch hier im Altenheim. Das Leben sichern ist dann nicht mehr unser Zugriff, der letztendlich ins Leere packt. Nicht mehr unser ängstliches und vergebliches Bemühen um Sicherung und Überleben, sondern Gottes liebender Griff nach einem kleinen, zerbrechlichen Leben. Denn das geknickte Rohr, das wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht, den wird er nicht auslöschen. Und das, garantiere ich euch, wird so sein bis zu unserem Lebensende, was dann der Lebensanfang sein wird. Amen.